Trotzdem verjag sie ein Löffel rotzen. Du und deine Jungs, ihr seid der zweite Bier besoffen. 15-1 gehabt, sie will was haben und gekotzen. Von 1,50 Meter! 1,50 Digga, ich fall gar nicht runter! Jetzt, ja, ich seh ein Löffel rotzen! Du und deine Jungs, ihr seid der Zeit, dass ihr besoffen! 15-1 gehabt, sie will was haben, ist gekotzt! Ohne Kraft, nie klappt auf den Kammer, wo sie kotzen! Ja, ich seh ein Löffel rotzen! Ich seh ein Löffel rotzen! Ich seh ein Löffel rotzen. Du und deine Jungs, ihr seid der zweite Bier besoffen. 15-1 gehabt, sie will was haben.